Abschnitt 18 aus das Himmelsvolk. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Himmelsvolk von Waldemar Bonsels. Ihr Abschied. Eine Schwalbe hielt auf ihrer Reise zum Süden noch einmal kurz Rast auf der Linde. Und ihre helle Stimme voll Wanderlust erweckte in den Herzen der Waldwiesenleute zitternde Ahnungen an fernem Glück und nahem Abschied. »Viele von euch Vögeln bleiben zurück, und ihr übrigen Geschöpfe alle, lebt wohl«, rief die Schwalbe. »Ich eile nun mit dem unsichtbaren Wind zugleich über tiefe Abgründe dahin, über glühende Berge und über das schimmernde Meer. Ich liebe den Wind, der mich trägt. Von ihm weiß ich, dass die Freiheit den höchsten Wipfel der Erde zuerst berührt«, wie er. Komme mit, wer kann und will. Wer bleiben muss, leine nicht oder schlafe wohl in der kühlen Ruhe. Ich will euch mein Heimweh nach der Ferne in euren Träumen zurücklassen. Ich komme auf meiner Reise zu einer Insel im Süden, im Meer, wo wilde Blumen auf den Felsenhöhen im Wind miteinander spielen. Der Harzgeruch der alten Bäume in den Meertälern füllt die Landschaft wie mit der Mahnung der Unsterblichkeit und in der Einsamkeit mildert die Weite alles nahe. Die Sternbilder leuchten in den südlichen Nächten, rufend, glänzend. An den standhaften Felsen braust das Meer Tag und Nacht. Oft erscheint mir die Erde dort, als sei sie der Menschen müde. Ihr Angesicht ist abgehärmt. Ihr Kleid karg. Aber unter der Sonne erheitern sich die Lebensfalten der alten Berge zu einem klugen Lachen. Sie halten goldene Trauben gegen das blaue Meer. Das Baumlaub vergeht zu keiner Jahreszeit. Die Bäume grünen, bis sie sterben. Die Fröhlichkeit der Menschen in diesen Ländern ist unbedacht. Die Sonne verwandelt ihren Ernst in den Schlaf, ihre Trauer in Demut, und der unvermerkt herannahende Tod scheint allen ohne Bitterkeit. Ja, das Sterben ist leichter dort, denn die kleinen Gedanken und unnützen Hoffnungen halten der Sonne dem Meer nicht stand. Es zieht mich mit tausend Nächten in die milde, blaue Ruhe des Südens. Lebt wohl, ich komme wieder. Die Schwalbe flog mit einem hellen Triller auf, warf sich in den Wind, den sie zum Empfangen schien und der sie trug, zugleich hingegeben und kraftvoll, seinem Wesen verwandt, geborgen und hoch. »Ach, wer so fliegen könnte«, meinte ein Rotschwänzchen, und es war sicher nicht der einzige Vogel der Wiese, der das gleiche Verlangen im Sinn trug wie die Schwalbe. Ihre Worte ließen eine erwartungsvolle Unruhe in den Sinnen der Waldvögel zurück. Richteten die Bäume sich schon? »Wir werden auf den Storch warten, meine Liebe.« »Er wird uns tragen und mitnehmen«, sagte die Grasmücke und schüttelte ihre Federn ein wenig auf, so dass sie viel dicker und ganz zerzaust aussah. Es wurde auch wirklich schon recht kühl, besonders an diesen sonnenlosen Tagen, wie sie nun oft in unfassbarer Stille mit einem leichten Nebelkleid in der Frühe dahinzogen. Dann wieder wurde in der Sonne die Luft so klar, dass man die Stimmen der Landleute auf den Feldern weithin vernahm, als höbe die Reinheit die Entfernung auf. Und nachts kamen die Sterne der Erde näher. Die zarten Kelche der Herbstzeitrose erschienen im Gras und am Buschrein, als habe ein verspäteter Frühlingsengel sie über Nacht verstreut. Ihre blassen Farben waren voller Wehmut und sie blühten nicht lange. Um die wärmeren Mittagsstunden kamen wohl zuweilen noch Käfer und Bienen geflogen. Ihr vereinzeltes Summen klang deutlich und sorgenvoll. Aber es rief sie niemand mehr. Von Tag zu Tag wurde es stiller. Die Mäuse schlossen ihre Wohnungen bereits. Uku hatte alles für ihren Winterschlaf vorbereitet. Und auch Li, das Eichhorn, sammelte eifrig für den Winter. Denn wenn es spät noch ein schöner Sonnentag kam, so konnte es auch in der kalten Zeit einen Spaziergang durch die Föhrenkrone nicht entbehren. Und es wusste, dass solch eine Ausfahrt in die Frische ganz ungewöhnlichen Appetit mit sich brachte. Alle kleineren Tiere suchten, eines nach dem anderen, die warme Erde in Schlupfwinkeln und Höhlen auf. Verstecke in Baumlöchern oder tief unter welkem Laub, und es wurde langsam leer und immer stille. Die Sträucher empfingen am Waldrand den Wind am Abend, und sie begrüßten ihn mit ihrem Lied. Du gehst wie das Licht, wie der Blick, über schwindelnde Abgründe hin, du unser lebendiges Glück, unsere Stimmen seliger Sinn. Unsere Tränen sind unsere Speise, wenn du auf den Schwingen der Nacht, unsichtbar, himmlisch, leise, die Dunkelheit zu uns gebracht. Aus der klaren Freiheit des Herbstes tauchte farbig umgrenzt die Wirklichkeit des Sterbens auf, und den Sinnen der Scheidenden wurde weh und wohl. Mit ihrem Lebensschmuck sank ihre Erinnerung an das kleine, vergängliche ihres Daseins an ihnen nieder. Sie gaben der Erde zurück, was sie von ihr empfangen hatten, und der himmlische Wind drang ungehindert in ihre Seele. Als die Vögel fort und die letzten Blumen welk waren, kamen die Nebel. Die gelben Blätter der Linde lösten sich und sanken mit den Tropfen durch die kühle, graue Luft nieder auf die Ruhestätten der Pflanzen, Beeren und Gräsern. Nach Tagen sahen Sonne und Wind ein buntes, freies Bild. »War es einst anders?« fragten sich mit unbeschreiblichem Lächeln die Pflanzen. »Ist nicht nun alles gut? Wir blühten und trugen Frucht. So sind unsere Tage vergangen.« Es klang wie Wahrsagungen durch den Sinn ihrer letzten Worte. »Wir taten, was die Natur wollte. Nun nimmt sie sich unsere an. In ihr kehren wir heim und wieder zugleich.« Und einer nach der anderen sank zur Erde nieder, der Mutter. Sie spürten unter dem feuchten Teppich des Lindenlaubs den kalten Nebel nicht mehr. Die Geschöpfe dienten einander im Sterben mit ihrem Vergänglichen, wie sie zu Lebzeiten einander dienstbar und hilfreich gewesen waren. Sie ahnten noch die kalte, weiße Decke, die der Himmel eines Nachts über ihnen ausbreitete. Es war wie ein schlummernder Glaube, dass eine reine Einfalt der beste Teil aller Wesen sein sollte und ihre Einigung. Und nun lebt wohl von Herzen, ihr, die ihr mir gelauscht habt, und gedenkt meiner. Habe ich euch kleine Dinge groß gezeigt und große einfach? So glaubt mir, dass alles, was wir erleben, uns nicht größer erscheinen kann, als unser Herz groß ist. Und alle Dinge, die uns begegnen, sind uns so viel wert, als unsere Liebe zu ihnen uns Glück bedeutet. Glaubt mir, denn ich weiß es zuversichtlich. Wir müssen alle das Lächeln wieder lernen, das unseren kurzen Lebenstagen und ihrem vergänglichen Werk und Schmerz gilt. Denn wir erfahren in unserer Lebenszeit von der Erde und ihrem und unserem Wesen so wenig, dass wir nicht glauben dürfen, unser irdischer Aufenthalt sei der Sinn unseres Daseins. Wir sind alle aus der Freude geboren und kehren zu ihr zurück. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Jessi, Dessau Roßlau, September 2024. Ende von Himmelsvolk von Waldemar Bonsitz.